Diskussion. Achtjährige sollten schon ein Handy haben. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Erreichbarkeit übers Handy. Umgang mit teuren Geräten. Spaß und Lernen. Unkontrollierter Internetzugang. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Ja, nichts spricht dagegen. Mit einem Smartphone hat man Internet, Apps und viele andere Funktionen in der Hosentasche. Die Kleinen schreiben ihre SMS-Nachrichten selber und lernen dabei gleich tippen und Sätze formulieren. Es entwickelt ihre sprachlichen Fertigkeiten. Mit einer guten App lernt es sich auch gleich viel leichter in der Schule. Ich kann ein weiteres Argument dafür anführen. Fotos machen und Filme drehen macht auch jüngeren Kindern sehr viel Spaß. Das Kind wird wohl zu Hause erzählen, dass er ein Smartphone braucht, weil alle aus der Klasse eins haben. Warum sollte er es nicht bekommen, was in ist? Mit einem Smartphone kann das Kind jederzeit unkontrolliert ins Internet, auf jede Internetseite und stundenlang. Kann es nicht gefährlich werden, wenn Eltern den Zugriff der Kinder auf verschiedene Funktionen nicht einschränken? Das ist total harmlos für junge Nutzer, wenn Eltern eine Jugendschutz-App nutzen. Viele Erwachsene können ohne ihr Handy nicht mehr aus dem Haus gehen. Die Mehrheit der Jugendlichen sitzt mit der Nase vom Handy am Esstisch. Das ist heutzutage ganz normal. Nichtsdestotrotz kann man auch Handypausen einführen. Damit das Kind es bewusst nutzt, können Eltern vereinbaren, dass es beim Essen, bei den Hausaufgaben oder vor dem Schlafengehen nicht mit dem Handy spielen darf. In Kinderhand kann das Handy teuer werden. Sie laden kostenpflichtige Apps herunter, womit sie ihr Taschengeldkonto überziehen. Eltern können ihr Kind an den Kosten beteiligen, sonst würde es nie den Umgang mit teuren Geräten lernen. Kleinkinder brauchen nicht das neueste Gerät, sondern eins, das zu ihren Bedürfnissen passt und mit dem sie leicht umgehen können. In diesem Alter ist es bestimmt nicht so, dass das Kind ein Smartphone braucht, mit dem es in der Schule aufschneiden kann. Ich habe das teuerste Modell. Für 8-Jährige ist das Telefon noch kein Statussymbol. Zum Glück. Warum sollte es für die Eltern gut sein? Ganz einfach, weil es nützlich für sie ist. Das Kind ist überall und jederzeit erreichbar. Wer es ganz genau wissen will, kann eine Standortsoftware aktivieren und weiß dann immer genau, wo sich das eigene Kind gerade befindet.